1. Manna, Bruder und Vater, ICH Bitterjuk, Die Verti Diegung Anzuhoren, Die ICH Uk Nun in Dieser Angelegenheit Vortragen Mokti 2. Als die Mensch bemerkt, dass er sie in ihrer hebräischen Muttersprache ansprach, werden sie noch ruhiger, woraufhin sein Reed fortsetzt. 3. Erklärt, ICH bin ein Jude, der in Tarsus in Kilikien geboren wird, jedoch hier in Jerusalem unter der Leiten Gamaliel streng nach dem Gesetz an Sira Vata Erzogen wird, wo bei ICH Gottebenso eifrig diente y hüt vor. In diesem Eifer verfolgt ICH die Anhänger dieser neuen Lehr bis zum Tod, in dem ICH sowohl Männer als Ortsfrauen verhaften und in Gefängnis werfen ließ 5. Dies können der Hohepriester und der gesamte Altestenrat besuchen, von denen ICH Brief und die Brüder in Damaskus erhielt, die dortigen Gläubigen gefesselt zur Bestrafung nach Jerusalem zu bringen. 6. Warend meine Reis Gescheris jedoch, das mig kurz vor Damaskus gegen Mittag plötzlich ein Ursergewöhnlich helles Licht vom Himmel her umstrahlt. 7. ICH stürzte zu Boden und vernahm ein Stimm, die mir Zuriev, Saul, Saul, warum verfolgst du me? 8. Daraufhin fragte ICH, wer sei, und antwortet mir, ICH bin Jesus von Nazareth, den du verfolgst. 9. Mein Begleiter sahen zwar das helle Licht, konnten aber die Stimme dessen, der mit mir sprach, nicht verstehen. 10. Als ICH fragte, was ICH tun soll, weiß mich der Herren, nach Damaskus zu gehen, wo man mir als mitteilen word, was für mich bestimmt sei. 11. Daich durch den Glanz des Lichts mein Augenlicht verloren hat, mussten mich mein Begleiter und der Hand führen, bis wir schließlich Damaskus erreichten. 12. Dort suchte mich Ananias auf, ein gottesfürchtiger Mann, der das Gesetz streng befolgt und bei allen dort lebenden Juden ein hohes Ansehen genoss. 13. Trat zu mir und sagt, Bruder Saul, du sollst wiedersehen können, und in diesem Augenblick erlangt ICH mein Augenlicht zurück und konnte in Ansehen. 14. Erklärt mir, dass der Gott an Sira Vater mich dazu erwollt habe, seinen Willen zu erkennen, den gerechten zu sehen und ein Botschaft aus seinem Mund zu hören. 15. Den ICH sollte vor allen Menschen als Sage für das auftreten, was ICH persönlich gesehen und gehört hat. 16. Forderte mich auf, nicht lange zu zogen, sondern mich taufen zu lassen und mein Sünden durch die Anrufung seines Namens abzuwaschen. 17. Nach meiner Rückkehr nach Jerusalem gescher es, dass ICH waren des Gebets im Tempel in ein geistig versuchen geriet. 18. ICH so den Herrn, der mich drängte, Jerusalem schnell zu verlassen, die Menschen hier mein Zunis über in nicht akzeptieren werden. 19. ICH entgegnet jedoch, das sie nur wussten, why ICH die Gläubigen in den Synagogen verhaften und misshandeln ließ. 20. Zudem erinnert ICH daran, dass ICH bei der Steinigung deines Jugend Stephanus anwesend war, die Tat billigt und sogar die Kleider der Morde bewacht. 21. Dr. Herr Wiederholt seinen Befehlen sagt, Ger, den ICH wird ditchen die Fern zu den nicht-judischen Volken senden. 22. Bis zu diesem Punkt hort die Menschen aufmerksam zu, doch nun schrien sie lautstark, dass ein solcher Mensch nicht würdig sei, auf der Erde zu leben. 23. Warend sie wüten schrien, ihr Kleider zerrissen und Staub in die Luft warfen, emeren Zorn or zu drucken, eskaliert die Situation weiter. 24. Daraufhin befahl der Römisch Kommandant, Paulus in die Kaserne zu bringen und in unter Geißlung zu verhoren, den Grund für diesen gewaltigen Aufru zu erfahren. 25. Als man in jedoch bereits für die Geißlung festgebunden hat, fragte Paulus den anwesenden Hauptmann, ob es rechtmäßig sei, einen römischen Bürger one vorheriges Urteil zu schlagen. 26. Sobald der Hauptmann dies hort, informierte den Kommandanten und warnte in Darver, unüberlegt zu handeln, da der Gefangene ein römischer Bürger sei. 27. Der Kommandant suchte Paulus daraufhin persönlich auf und fragte indirekt, ob tatsächlich das römisch Bürgerrecht besitzt, was Paulus bestätigt. 28. Der Kommandant bemerkt, dass selbst ein hoaxum für Diocese-Recht besult habe, woraufhin Paulus erwidert, dass bereits als römischer Bürger geboren worden sei. 29, infolgedessen ließen die Soldaten sofort von ihm ab, und auch der Kommandant Beckham ist mit der Angst zu tun, die einen Roma Volkerrechts widrig hat fesseln lassen. 30, am denik die genuen Hintergrund der judischen Anklage zu verstehen, ließ Paulus am nächsten Tag losbinden und ordnet ein Versammlung der Hohenpriester und des Gesamten Ratsen.